Ja, mir kommt die zweifelhafte Aufgabe zu, die Auflagen zu dieser Demonstration kurz zu verlesen. Zum Ersten muss ich darauf hinweisen, dass das Tragen von Kennzeichen von in Deutschland mit einem Betätigungsverbot belegten Vereinigungen, zum Beispiel BKK, DHKBG, bei Versammlungen gemäß Paragraph 20 Absatz 1 Versammlungsgesetz strafbar ist. Zweitens, verbotene Kennzeichen im Sinne des Versammlungsgesetzes sind grundsätzlich auch Abbildungen des BKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan. Ich möchte dazu noch eine kurze Bemerkung anschließen, nachdem ich euch diese Auflagen zur Kenntnis gebracht habe. Ich denke, diese Auflagen verdeutlichen gut, warum es notwendig ist, dass wir hier heute und an allen Tagen in diesem Jahr gegen Repression, gegen politische Unterdrückung, gegen die Beschneidung demokratischer Rechte protestieren. Es ist ein politischer Skandal, dass gerade die Menschen, für die wir heute in Solidarität hier stehen, und das sind die kurdischen Gefangenen, das sind die palästinensischen Gefangenen, das sind die Gefangenen der revolutionären türkischen Linken, die, mit denen wir solidarisch sind, wie mit tausenden anderen, die in den Knästen dieser Welt verrotten, mit Menschen, die sozusagen weggesperrt werden, mit Menschen, die zum Verstummen gebracht werden. Und solche Auflagen dienen letztlich auch dazu, diese Genossen und Genossinnen mundtot zu machen. Wir stehen hier nämlich nicht nur in Solidarität mit den Menschen, die kämpfen, die Unterdrückung ausgesetzt werden, die Rückgrat bewiesen haben und es tagtäglich beweisen. Wir stehen auch hier, weil wir ihre Ziele nicht verschweigen wollen. Wir stehen auch hier, weil wir solidarisch sind mit ihnen, weil sie Gefangene sind, Gefangene eines Befreiungskampfes, eines Kampfes für Freiheit, für Sozialismus, für eine andere Gesellschaft, frei von Ausbeutung, Unterdrückung und frei von Versammlungsverboten. Danke.